So, jetzt fahren Sie über den Zebrastreifen. Worauf müssen Sie weiter achten? Ja, jetzt fahre ich da drüber. Also nicht über die Oma, sondern, weil habe ich ja schön aufgepasst, sondern über diesen Streifen. Und dann muss meine Aufmerksamkeit immer wieder, also vielleicht das spielende Kinder, ihren Ball unter mein Auto rollt und die Kinder alle schön hinterher. Oder es liegt ein Betrunkener auf der Fahrbahn, schläft sie dann mal ein bisschen gemütlich aus. Dieses darf ich dann vermeiden. Ja. Oder wenn ein Pferdefuhrwerk ist, darf ich auch nicht so dicht dran vorbeifahren, weil wenn das Pferd mich dann erkennt, dann erschreckt er sich und fängt am Laufen. Und das ist alles dieser Paragraph 1 und das Menschenleben und die Güter. Die drei, oder hier, ne? Die drei Sachen, dass da nichts passiert. Naja, Herr Tegmeier, Sie müssen sich im Straßenverkehr eben so verhalten, dass nichts geschieht. Und Sie sollen dabei auch mit dem Leichtsinn oder der Dummheit Ihrer Mitmenschen rechnen. Jawohl, ich muss immer denken, dass der andere vielleicht noch dummer ist wie ein selber. Nun, was ist, wenn es geregnet hat? Ist nass. Glatt. Der Bremsweg, also weiß ich auch nicht, rutscht alles weg, ne? Ja. Worauf müssen Sie bei Regen besonders achten? Ja, dann darf ich nicht durch die Pfützen fahren. Ah, ne, da käme ich ja gar nicht weiter, ne? Doch durch die Pfützen, aber mit diesem Paragraph 1. Ne, und ich darf meine Mitmenschen nur so viel nass spritzen, wie ich sie nach meinen Umständen da alle nass machen kann. Na sonst, wenn, kann sein, dass die erkälten, eine Grippe, Lungenentzündung, so Sachen, das hat ja keinen Wert. Herr Tegmeier, stellen Sie sich vor, es hat gebumst. Ein Gewitter? Nein, ich meine etwas anderes. Sie kollidieren mit einem fremden Fahrzeug. Na, das kann doch mal vorkommen. Sie kollidieren mit einem anderen Wagen. Ah ja, sicher. Na, ne, ist klar, ne? Ja, entschuldigen Sie, aber Sie sagen da so einen Schlagausdruck. Ach so, ich meine, Sie hatten einen Unfall. Nein, wieso? Na, das ist doch mal denkbar. Ja, nee, also ein Unfall ist es am besten, wenn ich überhaupt keinen Unfall habe. Es ist aber nun einmal passiert. Wir wollen das hier in der Prüfung nur annehmen. Ja, hinterher, das ist eher ein Durchplumsen. Herr Tegmeier. Ja, ich weiß Bescheid. Mit Speck fängt man Mäuse. Nee, also ein Unfall kommt nicht in Frage. Ist abgelehnt. Tun Sie mir um alles in der Welt den Gefallen, Herr Tegmeier. Sie sollen hier in der Prüfung sich nur vorstellen, Sie wären in einen Unfall verwickelt. Mit Verwundete. Warum? Na, weil Sie sagen, verwickelt. Das mag dahingestellt sein. Ah. Was dürfen Sie im Falle eines Unfalls niemals tun? Was ist denn da wichtig? Was ist das Allerwichtigste? Ja, also wichtig in einen Unfall... Oder in einen Unfallsfalle? Allerwichtigst ist für mich die Fahrerflucht. Ja, darf ich nicht machen, ne? Nicht flüchten, sondern ich muss am Unfallort verweilen. Und ja, dann steige ich erstmal aus und gucke nach, ob ich noch unschuldig bin. Und wenn das alles schön geklappt hat, kann ich ja gucken, ob der andere vielleicht auch noch aus seinem Führerhaus rausklettert, weil das ist ja dann auch für mein eigenes Gewissen eine freudige Überraschung, weil ich dadurch weiß, dass der Mann dann auch noch lebt, ne? Und das will man ja vergönnen. Aber ich darf die Sache auf keinen Fall zugeben. Tja, warum nicht? Na, ehrlich, weil die Versicherung das nicht haben will. Sonst nehmen die sich da nichts von an. Ja, Herr Tegmeier, wie können Sie denn einen Unfall überhaupt erst vermeiden? Jawohl. Ja, also durch meine Fahrweise kann ich ihn vermeiden. Und ich muss überhaupt immer in den Straßenverkehr, muss ich denken, die alte Oma, die vor mir hergeht, es könnte ja meine Mutter sein oder mein kleines Töchterchen. Ja, und da will man auch nicht, dass die einfach totgefahren werden. Ja, oder könnte meine eigene Frau sein. Das heißt, ja, nee, ich meine, ich lebe ja in Scheidung, ne? Also, ja, deshalb wäre die Sache da nicht ganz so schlimm. Ja, nee, nee, wäre auch schlimm, nee, nicht aufschreiben. Nee, das ist nur rausgeflutscht, das gilt nicht. Nee, nee, wäre auch schlimm, weil an so Sachen, da darf man ja eigentlich gar nicht dran denken, nicht? Weil die ist ja trotzdem noch ein Menschenleben. Ja, also Herr Tegmeier, nee, Sie erzählen nee, mir da Dinge. Das ist klar, ne? Also, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen daraufhin den Führerschein ausstellen soll. Ja, ja. Also, nun noch eine letzte Frage. Nun nehmen Sie sich mal ein bisschen zusammen. Ja. Die Nacht bricht herein, es wird dunkel. Ja, fahre ich nach Hause. Ja, Sie müssen aber noch eine Weile im Dunkeln fahren. Mit den Paragraph 1? Nee. Was müssen Sie beachten? Wie ist Ihre Fahrweise? Ja, jetzt draußen? Ja. In Dunkeln? Ja. Draußen in Dunkeln? Oder also, wenn die Dunkelheit herrscht, das ist klar, können wir auch sagen, in der Nacht. Ne? Ja, nee. Ich habe, bei Nacht, also bei dieser Dunkelheit, den darf ich nur so schnell fahren, wie weit ich gucken kann, wenn ich einen Tod fahre, da ich das gerade noch schön alles sehen kann. Sonst hat ja sowieso keinen Wert. Ja, Herr Tegmeier, ich glaube, mit Ihnen hat das auch keinen Wert. Ja, ja, wo kann ich mir denn jetzt den Führerschein abholen? Ja, bei mir nicht. Von mir aus auf dem Mond. Ja, na, was ist denn jetzt passiert? Aber, was hat er denn auf einmal? Ja, jetzt bist du doch von den Socken. Ja, alles gewusst und trotzdem. Wissen Sie, wer Sie sind? Sie sind durchgefallen. Und der allererste, den ich auf den Kühler nehme. Aber ehrlich. Danke.